Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 141 des Gabelbissen Podcast. In der heutigen Folge, ja, da frönen wir, wie man so schön sagt, der Fleischeslust. Und da möchte ich euch etwas ganz typisch Wienerisches vorstellen. Etwas, was ich persönlich auch sehr, sehr schätze. Ich mag es am liebsten, ehrlich gesagt, mit frisch gerissenem Gren und einem Schwarzbrot dazu. Die Rede ist, und in der heutigen Folge dreht sich alles um, den Wiener Beinschinken. Ich habe euch ja vor einigen Folgen ja mal etwas über Schinkenfleckerl und so erzählt. Und da habe ich damals ja versprochen, dass ich mal eine Folge mit Schinken genauer machen werde. Und die möchte ich eben heute präsentieren. Und wir schauen uns heute mal Schinken und im Speziellen den Wiener Beinschinken etwas genauer an. Der Schinken, das ist ja nicht gleich ein und dasselbe. Beim Schinken gibt es mehrere Bedeutungen. Auf der einen Seite bezeichnet er das Teilstück des Schweins. Aber der Schinken ist auch ein Produkt. Beim Teilstück, also wenn man ein Schwein zerlegt als Fleischer, da spricht man dann, genauer gesagt, von der Keule des Tieres. Und die kann man dann wiederum zerlegen. Und zwar kann man den Schinken dann zerlegen in die Oberschale, die Unterschale, die Hüfte und die Nuss. Aber auch beim Rind kennen wir den Schinken, nämlich den legendären Wartschinken. Und der Wartschinken ist das ideale Stück für Gulasch. Also wenn ihr im gutes Gulasch mit schön sämiger Soße machen wollt, dann geht es zu einem Fleisch eures Vertrauens oder auch im Supermarkt eures Vertrauens und nehmt an Wartschinken. Der ist zwar ein bisschen durchzogen, aber wie gesagt, fürs Gulasch ideal. In Deutschland wird man vielleicht mit dem Begriff Wartschinken nicht so viel anfangen, da spricht man dann von der Hesse. Beim Produkt Schinken kann man grob das Ganze in zwei Arten unterscheiden. Da haben wir auf der einen Seite den Kochschinken und auf der anderen Seite den Rohschinken. Letzteren, den Rohschinken, können wir noch weiter unterteilen. Da haben wir auf der einen Seite luftgetrockneten Schinken, um euch ein Beispiel zu nennen. In Italien hätten wir da zum Beispiel den wunderbaren San Daniele. Oder aus Spanien her kennt man den noch viel herrlicheren, gut, ist in unterschiedlichem Geschmack, aber ich persönlich liebe sie beide. Also den, sagen wir so, den herrlichen Serrano-Rohschinken. Und der zweite Teil des Rohschinkens wäre der sogenannte Räucherschinken. Und da wird wohl der vermutlich bekannteste Vertreter aus Deutschland kommen, nämlich der Schwarzwälder Rohschinken. Es gibt aber auch noch andere Produkte, die den Namen Schinken in sich tragen. Da hätten wir zum Beispiel mal den Lachsschinken. Der Lachsschinken hat weder was mit Lachs zu tun, noch mit dem Schinken, also mit dem Teil vom Schwein. Lachsschinken kommt vom Schwein, aber da wird eigentlich Kotelettfleisch dafür verwendet. Also nicht das, was wir so als Kotelett essen, sondern ein spezieller Teil vom Kotelettfleisch. Und aufgrund der speziellen Zubereitung und der Farbe, die sich dadurch ergibt, spricht man im Nachhinein vom Lachsschinken, obwohl der eigentlich überhaupt nichts mit Lachs, wie gesagt, zu tun hat. Dann gäbe es da auch noch den sogenannten Vorderschinken. Das wäre eine Spezialität, die aus Deutschland kommt. Und hier wird auch ein Schinken verwendet, nämlich da setzt man auf das Stück der wunderbaren Schweinsschulter. Schweinsschulter, das kennen wir zum Beispiel auch vom Schweinsbraten hier in Österreich. Ja, und dann gibt es noch den alten Schinken. Und das hat überhaupt nichts mit Essen zu tun, weil man, wenn man von alten Schinken spricht, da meint man in der Regel ein altes und ein schweres Buch. Das sei jetzt nur der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt. Ja, unser Wiener Beinschinken ist natürlich ein Kochschinken. Und wie wird der in etwa gemacht? Das Ganze funktioniert wie folgt. Hier wird das Fleisch zunächst einmal gepökelt. Früher wurde das nass gesurt, heute erfolgt das im sogenannten Spritzverfahren. Das heißt, die Pökellake wird injiziert. Und es könnt ihr euch circa so vorstellen, von der Menge her, circa 20% des Gewichts von dem ganzen Teil ist diese Pökellake. Nach dem Pökeln wird das Ganze dann gebrüht und danach noch leicht geräuchert. Es gibt einige Kochschinken-Varianten, wo das auch davor geschieht. Der Kochschinken hat im Gegensatz zum Rohschinken einen wesentlichen Nachteil, und zwar kann der Kochschinken nur gekühlt gelagert werden. Das heißt, der normale Rohschinken, also normal der Rohschinken, wenn man ihn so kauft, den könnt ihr wirklich ewig lang aufbewahren im Kühlschrank oder auch draußen. Das tut dem nichts. Im Gegenteil, der reift dann auch weiter und kann so den Geschmack verbessern. Der Kochschinken hingegen, der hält leider nicht so lang. Der Wiener Beinschinken, um es jetzt ganz genau zu sagen, ist eine Kochpökelware aus dem Schlögl. Und genau so ist es definiert, nämlich im österreichischen Lebensmittelbuch. Und wer es genau nachlesen will, der findet das Ganze im Kodexkapitel B14. Und darin wird definiert, dass beim Beinschinken üblicherweise der ganze Schlögl mitsamt des Knochens und der Schwarte verwendet wird. Wenn das so gemacht wird, spricht man dann vom traditionellen Beinschinken, und der kommt dann auch mit Knochen in den Handel. Das heißt, ihr könnt euch dann so einen ganzen Wiener Beinschinken kaufen mit Knochen, und ja, da habt ihr dann, glaube ich, eine Zeit lang ein bisschen zu tun, was Essen betrifft. Ja, keine Sorge, gut sortierte Fachhandel bzw. Die Supermärkte, die schneiden einem auch was runter, also man muss da nicht unbedingt gleich ein ganzes Bein kaufen. Der Kodex kennt aber auch eine andere Variante, nämlich eine ohne Knochen. Und das ist im Prinzip von der Verarbeitung her das Gleiche, nur dass man hier eben keinen Knochen dabei hat. Und um die typische Form zu bekommen, wird das Fleisch mit Netzen oder speziellen Hüllen in die typische Form gebracht. Man spricht da vom Füllen oder auch vom Legen. Stellen wir uns einmal die Frage, wo kommt der Schinken eigentlich her? Wie hat man den eigentlich erfunden? Schinken selbst hat eine ganz lange Geschichte, wenn man sich so genauer anschaut. Seit dem 9. Jahrtausend, richtig gehört Jahrtausend, vor unserer Zeitrechnung, dürfte es vermutlich begonnen haben. Und zwar eines, das kann man definitiv sagen, zu dieser Zeit wurden die Schweine domestiziert, sprich man hat die Schweine als Haustiere gehalten. Somit zählen Schweine neben den Schafen zu den ältesten Haustieren, die der Mensch kennt. Man findet diese Tiere eigentlich in fast allen Kulturen. In vielen eben aus kulinarischer Hinsicht, aber in einigen auch nur in symbolischer Art und Weise. Zum Beispiel ist das Schwein in vielen Kulturen, wie auch in unserer, ein Zeichen des Glücks. Die Urform des Schinkens, das war wie bei vielen Sachen oder vielen Produkten, die wir heute kennen, eigentlich eine Methode, das Fleisch haltbarer zu machen. Sprich, die Urform des Schinkens war der Rohschinken. Man vermutet, dass die Kelten die ersten waren, die diese Art der Haltbarkeitmachung erfunden haben. So, man datiert das so auf etwa ca. 100 vor Christus. Und da soll ein gewisser Terentius Varro von einer Reise aus Gallien berichtet haben, von Würsten und Schinkenwaren. Von Produkten dieser Art findet man auch dann einige Zeit später etwas, nämlich in Deutschland, um noch genauer zu sagen in Westfalen. Denn da gibt es Dokumente, die darüber berichten, dass eben Schinken hergestellt wurde. Und zwar stammen die dann aus dem 12. Jahrhundert, also 12. Jahrhundert nach Christi Geburt, also in unserer heutigen Zeit. Im Mittelalter, da ging dann der Schinken ziemlich stark zurück, könnte man sagen, oder ab dem Mittelalter. Das hatte auf der einen Seite aufgrund der großen Kriege diese Entwicklung und auf der anderen Seite auch Krankheiten wie Pest etc. Die großen Kriege waren deswegen daran schuld, weil ja zu essen brauchten ja alle was, auch während des Krieges. Aber man hielt damals Schweine vorwiegend auf Weiden, aber nicht jetzt so auf großen Wiesen, wie man es jetzt von Kuhweiden her kennt. Nein, die Schweine wurden damals in dichten Mischwäldern gehalten. Tja, irgendwann hat man die Bäume gerodet, zu Kriegszwecken und auch so, und dann gingen irgendwie die Weideflächen verloren. Blöd. Also dann konnte man die Tiere nicht mehr wirklich halten, und da ist man dann eben auf Alternativen, auf genügsamere Tiere umgestiegen. Die Nachfrage nach tierischem Fett ging aber nach den Kriegen dann wieder ordentlich in die Höhe, und vor allem mit der Industrialisierung war dann ein Riesenbedarf wieder da. Da wollte man Schmalz haben, da wollte man Schweinefleisch haben, und von da an ging dann die Schweinezucht wieder mehr in die Höhe. Es erlebte quasi eine so Art Renaissance, würde ich mal sagen. Wir wissen jetzt in etwa, wo der Schinken herkommt und warum er eigentlich entstanden ist, aber wieso kam es jetzt eigentlich zu diesem Wiener Beinschinken? Wo kommt der her? Auf was geht der zurück? Das Ganze geht auf die K&K-Zeit zurück, wie wir es oft bei österreichischen traditionellen Lebensmitteln, Speisen haben. In vielen Teilen des Landes war es eigentlich üblich, Rohschinken zu machen. Wenn ich so an die westlichen Länder, Bundesländer denke, wie Vorarlberg, Tirol, Kärnten, da war der Rohschinken das dominierende Produkt. Na klar, man hatte nicht die Möglichkeiten, Produkte zu kühlen in den Bergen und so hat man einfach sein Fleisch so zubereitet und haltbar gemacht. In Ostösterreich sah die Welt schon etwas anders aus. Da waren die Kochböckel stark verbreitet, also man schätzte sehr gekochte Ware. Der Wiener Beinschinken, so vermutet man, dürfte im Jahre 1880 entstanden sein. Also der ist jetzt noch nicht so alt wie manch anderes Produkt. Und was man definitiv sagen kann, der Vorgänger des Wiener Beinschinkens ist der Prager Beinschinken. Die Herstellungstechniken von diesem Beinschinken hat man nach Österreich gebracht. Das hatten wir schon ein paar Mal, oder? Könnt ihr euch erinnern? Da gab es schon jede Menge Speisen, die typisch österreichisch sind, die ihre Ursprünge vorher anders hatten. Und auch hier war es wieder der Fall, dass eben die Fleischer aus Tschechien oder Tschechoslowakei, wie es ja damals noch genannt wurde, oder was damals noch war, das Land, wo Tschechien und Slowakei vereint waren, kamen nach Österreich, nach Wien, nahmen ihre Kenntnisse mit und haben somit die Produkte nach Österreich gebracht. In Österreich haben es dann die österreichischen Fleischer, sage ich jetzt einmal, hergenommen und das Ganze wieder mal verfeinert und den Gegebenheiten angepasst. Ursprünglich wurden Prager als auch Wiener Schinken, also Wiener Beinschinken, langsam mit Nassbökelung erzeugt. Das dauerte ein paar Wochen und danach wurden teilweise mehrere Monate Reife im Pökelkeller gemacht. Also da blieb das dann wirklich sehr lange im Keller. Danach folgte eine Heißräucherung und zum Schluss wurde das Ganze gekocht. Heute spielen viele Faktoren bei dem Ganzen da eine wichtige Rolle, was man damals vielleicht nicht so beachtet hat. Um heutzutage auch eine gute Qualität zu erreichen, ist die Fütterung des Schweins wesentlich. Also bei den hochwertigen Wiener Beinschinken kann man davon ausgehen, dass die Schweine nicht gemästet wurden mit Kraftfutter und anderen, wie soll man sagen, fleischfördernden Nahrungsmitteln für die Tiere, sondern da erhalten die dann noch natürliche Lebensmittel, sage ich mal, die für ein Schwein natürlich sind. Und das hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Wenn das Tier was Gutes isst, kann es auch entsprechend hochqualitatives Fleisch, es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich so sage, aber entwickeln oder es kann heranwachsen. Das Ganze wird auch jetzt nicht so auf Teufel komm raus, wenn ich so mal sagen will, gezüchtet, dass es schnell wächst, so was atypisch wäre für das Tier, sondern damit es einfach ganz normal seinen natürlichen Lauf haben kann und so, wie es bei einem Schwein in freier Natur, sage ich mal, üblich wäre, so wird das da gemacht. Bei den hochwertigen Schinken kann man da in der Regel immer davon ausgehen. Ich war da schon bei einigen Zuchtbetrieben, habe da mich schon genau informiert mal darüber und da wird das einfach so gemacht. Ja, und dann wurde auch damals schon die komplett hintere Keule verwendet, was man auch heutzutage macht. Und die wird nach wie vor nass gepökelt. Aber nicht, dass man das Ganze in eine Lake einlegt. Nein, auch hier wird die Injizierungsmethode verwendet, die Spritzmethode, Spritzpökelung. Und hier muss man aber auch darauf achten, dass man das richtig macht. Und zwar wird beim Wiener Beinschinken die Pökelmischung in die Adern eingespritzt. Somit erreicht der Fleischer eine ganze Verteilung innerhalb der Keule und die Pökelmischung kann schöner auch ins Fleisch übergehen. Und das ist wirklich schön gleichmäßig. Würde ich es direkt ins Gewebe injizieren, habe ich das zwar punktuell gut gepökelt, aber ich will ja die ganze Keule gleichmäßig pökeln und so ist das schwierig. Darum macht man das Ganze über die Adern und man erreicht somit wesentlich mehr Gleichmäßigkeit. Ja, und je nach Rezept kommt es dann darauf an. Da kann die Pökelung ein paar Tage bis zu 2 Wochen dauern. Also es ist nicht wirklich ganz was Kurzes, es gibt auch durchaus welche, die noch ein bisschen länger dauern. Was jetzt aber nicht mehr gemacht wird, dass das Ganze in den Pökelkeller kommt. Heutzutage wird das gleich nach der Pökelung geräuchert. Und zwar über Buchenholz. Und das hat einen wesentlichen Vorteil. Buchenholz verstärkt auf der einen Seite den Geschmack, sprich, das ist eine Art natürlicher Geschmacksverstärker. Also nicht das Buchenholz direkt, sondern der Rauch, der beim Buchenholz entsteht. Und auf der anderen Seite macht eben dieses jenes Holz das ganze Produkt länger haltbarer. Würde ich jetzt Tanne oder was auch immer nehmen, und Tanne würde ich vielleicht nicht nehmen, oder irgendein anderes vergleichbares hartes Holz, hätte ich nicht den gleichen Effekt wie bei Buchenholz. Und danach, das ist jetzt auch wichtig, wird das Stück bei niedriger Temperatur gegart. Das dauert wesentlich länger, als wenn man das jetzt mit voller Temperatur garen würde. Aber auch das wirkt sich wieder positiv auf den Geschmack des Beinschinkens aus. Und das ist ja das, was man heutzutage alles erreichen will. Ein hochqualitatives Produkt mehr oder weniger. Und da geht es mit industriellen Mitteln halt nicht so, wenn man das mit auf Teufel komm raus machen will. Ja, und wie sieht denn jetzt ein traditioneller Beinschinken aus? Wie kann man sich den geschmacklich und so weiter vorstellen? Für den Beinschinken ist es ganz, ganz typisch, dass die Fleischfarbe, das ist durchs Pökeln bedingt, zart rosa ist und dass man dezent geräucherte Außenseite hat. Sprich, die Haut, die Hülle, ich weiß nicht, wie man das nennen will beim Schinken, die ist leicht bräunlich. Im Geschmack hingegen hat man dann die dezente Rauchnote beim Beinschinken, aber auch ganz eine leichte salzige Note. Gut, das ist klar, durchs Bökeln hat man immer leicht salzige Noten. Man bei der stark industriellen Variante des Nassbökelns durch die Spritzmethode hat man einen stark salzigen Geschmack. Ja, kann gut sein, aber im Nachhinein ist es nicht so fein, weil da hat man dann einen ziemlichen Durst. Man ist brandig, wie man so schön sagt. Das hat man beim Wiener Beinschinken übrigens nicht. Er ist besonders saftig und das kommt daher, da der Wiener Beinschinken nämlich eine spezielle Mischung oder ein speziellen Verhältnis, so muss man so sagen, aus Wasser und Fett hat. Würde er das nicht haben, wäre er vermutlich ein bisschen zu trocken. Und weil man hier wirklich durch diese speziellen Varianten, wie ich es vorher erklärt habe, wie man das heutzutage macht, diese Ausgewogenheit hat, hat man wirklich einen super saftigen Schinken. Und das kann ich euch wirklich sagen, ich habe da schon einige probiert und die sind alle super saftig. Nicht irgendwie sowas Zähes drin und so, echt top. Und vor allem dieses schonende Kochen trägt dazu einen Hauptteil bei, dass das eben so schön saftig schmeckt. Die traditionelle Variante wird auch heutzutage als ganzes Stück gemacht mit Knochen. Und aufgrund dessen, weil das eben so gemacht wurde, hat sich das dann, wie es damals erfunden wurde, noch ein kleiner Exkurs zurück, das Ganze zu einem Luxusgut entwickelt. Denn damals war es nicht so üblich, dass man ins Geschäft geht, sagt, Entschuldigung, hätte bitte gern 10 Decker von Ihrem Wiener Beinschinken und 10 Decker von der Wiener Wurst und dann noch vielleicht, na, geben Sie mir nur 10 Decker von der Extra. Es war damals nicht so üblich, da hat man das in großen Mengen gekauft und ja, ihr könnt euch vorstellen, so ein ganzes Teil vom Schwein, das auch noch aufwendig war in der Verarbeitung, das war nicht billig. Das konnten sich nur die wenigsten leisten. Außerdem benötigte man dazu noch einen sogenannten Schinkenspanner. Und der Schinkenspanner ist eine Apparatur, ein Gerät, wo man das ganze Bein reinstellt und spannt oder hält, damit er so quasi dasteht. Das Ding war auch nicht billig. Und das konnten sich früher einfach nicht viele Leute leisten. Heutzutage kommt man viel, viel leichter in den Genuss, weil jetzt kann man, wie ich es vorher erklärt habe, auch ein bisschen weniger kaufen. Man muss nicht gleich so ein ganzes Bein kaufen. Wer will, kann das schon machen, ja, aber man muss es nicht. Man bekommt ihn eigentlich in jedem gut sortierten Feinkostladen, in jedem Supermarkt. Und wenn man da den ganz traditionellen haben will, der wird noch immer per Hand geschnitten mit einem Messer. Und auch hier gibt es wieder ein eigenes Schinkenmesser dafür, weil mit ich sage jetzt, im Standard-Kochmesser wird das nicht so klappen wie mit eben diesem Schinkenmesser. Das ist länglicher, dünner in der Form. Ich habe selbst so eines und mit dem kann man dann wirklich schön das Ganze runterschneiden. Was ich auch noch gleich dazu erwähnen möchte, man darf sich aber nicht vorstellen, dass wenn man das kauft, dass man da so schöne dünne Blätter bekommt, wie sie es mit der Schneidmaschine machen würden bei anderen Schinken. Das geht da nicht. Das ist natürlich ein bisschen dicker. Und von daher wird auch der Wiener Beinschinken, wenn man in der traditionellen Variante kauft, anders gegessen als der aufgeschnittene. Weil ja, so dicke Dinger am Brot, naja, sind jetzt gerade das Feine. Das isst man dann einfach mit Messer und Gabel und isst ein Brot dazu. Wenn wir schon beim Thema Essen sind, gegessen wird der Beinschinken übrigens vorwiegend kalt. Dazu reicht man einen scharfen Senf und oder, je nachdem wie man es halt mag, einen Creme und natürlich auch noch ein Schwarzbrot dazu. Man findet aber auch den Beinschinken in einigen warmen Gerichten. Wir hatten die ja schon, zum Beispiel in den Schinkenfleckern. Da wird auch gerne mal ein Wiener Beinschinken verwendet. Muss man aber nicht, kann man auch jeden anderen Schinken dafür verwenden. Ja, jetzt würde ich sagen, genug Theorie. Jetzt kommen wir zum Rezept der heutigen Folge. Und da machen wir was Kaltes, nämlich Schinkenrollen. Und für die Schinkenrollen, da benötigen wir 10 Scheiben Wiener Beinschinken. Und bei dem bitte nicht den traditionellen nehmen. Ihr bekommt in der Regel beim Fleischer, also auch im Supermarkt, auch einen ohne Knochen. Und den kann man euch dann schön bei der Schneidemaschine aufschneiden. Weil, wie gesagt, da brauche ich dünnere Scheiben. Da kann ich nicht das dicke mit dem Messer heruntergeschnittene nehmen. Weiters benötigen wir 300 Gramm Erdäpfel festkochend. Am idealsten wären Kipfler, man kann aber auch jede andere festkochende Art verwenden. Beziehungsweise ihr könnt auch vorwiegend festkochend nehmen, das wäre auch jetzt nicht so das große Problem. Zusätzlich benötigen wir noch 150 Gramm Wurzelgemüse, Karotten, Sellerie, Peterswurzel etc. Mein Tipp für euch, kauft euch einfach so ein Degerl oder einen Bund Suppengemüse, da habt ihr alles dabei, was ihr braucht. Da müsst ihr dann nicht von jedem einzelnen Wurzelgemüse so eine Riesenmenge kaufen. Die braucht man vielleicht nicht. Darum bei solchen Sachen Suppengemüse kaufen, gibt es heutzutage wirklich in sehr, sehr guter Qualität. Mein Tipp, nehmt da immer die Bio-Sachen, weil die sind generell von der Qualität her wesentlich besser. Und da bekommt man auch, so habe ich die Erfahrung gemacht, wesentlich größere Stücke als bei denen, die so ganz einfach nur so eingebunden wurden. Außerdem benötigen wir noch 2 schöne große Essiggurkel, 2 Esslöffel Tiefkühlerbsen, einen Apfel, da würde ich eher einen säuerlichen nehmen, Mayonnaise und, wer möchte, Gelatin. Aber die ist wirklich nur optional. Im ersten Schritt, da müssen wir mal unsere Erdäpfel kochen. Danach werden die geschält und kleinwürfelig geschnitten. Mein Tipp, nach dem Schälen ein bisschen abkühlen lassen. Wenn ihr die Erdäpfel nämlich zu warm schneidet, habt ihr das Problem, dass sich die zerfallen und da bringt man keine schönen Würfel zusammen. Darum immer ein bisschen abkühlen lassen und danach erst schneiden. Das Wurzelgemüse, das wird zunächst einmal geschält, danach ebenfalls gekocht und im Anschluss kleinwürfelig geschnitten. Man könnte es auch umgekehrt machen. Schälen, kleinwürfelig schneiden, kochen. Also das ist dann euch überlassen, wie ihr das lieber machen wollt. Bei den Erbsen braucht man nichts schneiden und auch nicht schälen. Die werden einfach mal schön blanchiert. Bei den Tiefgekühlten muss man da nicht so viel mehr machen, weil die ja schon, ich glaube, vorgegart sind. Ich bin mir jetzt 100% sicher, aber da muss man nicht wirklich lange was machen. Die sind eigentlich fast schon essfertig. Die Essiggurkel, die werden auch fein gewürfelt. Der Apfel, der wird geschält, im Anschluss entkernt und danach grob geraspelt. Wer jetzt nicht raspeln möchte oder keine Raspel zur Hand hat, der kann den Apfel auch kleinwürfelig schneiden. Danach vermenge ich alle Zutaten in einer Schüssel und gebe Mayonnaise dazu. Zur Mayonnaise vielleicht noch ein Wort. Wer es nicht allzu fettig mag, kann natürlich die 25% Mayonnaise kaufen. Ich persönlich nehme nur die, weil ja, man die 80er schmeckt schon sehr gut. Also mit 80% Fett, keine Frage, aber das ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu heftig. Von daher greife ich persönlich gerne zu 25% Fettmayonnaise. Alternativ könnte man natürlich auch die Mayonnaise selber machen. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Aber da bin ich dann doch wieder zu bequem. Vor allem möchte ich aus mehreren Gründen nicht mit rohen Eiern hantieren. Und von daher kaufe ich persönlich lieber die fertige. Das wird dann alles vermengt. Das sollte dann so sein wie so eine Art Mayonnaise-Salat, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ich möchte jetzt auch keine genauen Angaben machen. Nehmt 200 Gramm Mayonnaise, nehmt 100 Gramm Mayonnaise. Ich sage, das ist dann mehr oder weniger dem persönlichen Geschmack überlassen. Wer möchte und vielleicht es nicht so kalorienreich haben will, der kann das Ganze, die Mayonnaise, vielleicht auch mit einem Magertopfen strecken, würde auch funktionieren. Man kann auch als Ersatzprodukt einen Frischkäse verwenden. Ja, also die Möglichkeiten hätte man auch. Klassisch wird aber mit Mayonnaise gemacht. Wenn ich das alles fertig habe, schmecke ich das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab. Ja, und danach muss ich eigentlich noch füllen. Und das funktioniert wie folgt. Ich habe zwei Blätter Schinken, die lege ich überlappend vor mich auf meine Arbeitsfläche. Und dann gebe ich Füllung, einen Teil der Füllung auf den Schinken und roll das Ganze ein. Und das war's dann eigentlich schon. Wer möchte, könnte jetzt eines machen, dass er diese Rollen mit etwas Gelatin übergießt und das Ganze so fest werden lässt. Hat den Vorteil, dass es wirklich perfekt in der Form bleibt, auch wenn man es dann schneidet, weiter kann nichts rausquellen und so weiter und so fort. Muss man nicht machen. Ich persönlich bin da kein großer Fan davon. Ich mache das ehrlich gesagt bei Schinkenrollen nie so. Was man aber auf alle Fälle machen sollte, egal ob mit oder ohne Gelatine, wenn die Rollen fertig sind, das Ganze kalt stellen und etwas durchziehen lassen. Man könnte es natürlich auch gleich essen. Ich persönlich habe herausgefunden, dass das Ganze, wenn man es ein bisschen durchziehen lässt, noch einmal aus feiner schmeckt. Vor allem dieser Mayonnaise-Salat hat dann wirklich so den speziellen guten Geschmack. Und dann kann man das Ganze auch schon servieren. Am besten dazu ein schönes Schwarzbrot. Das ist da echt eine feine Sache, muss ich sagen. Also ihr seht, schönes, einfaches Rezept, das man mit Beinschinken machen kann. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen gibt zu den Schinkenrollen oder zum Beinschinken direkt, könnt ihr mir die natürlich jederzeit gerne zuschicken. Ich würde sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.